Eins, zwei, drei, vier. Jahre vergingen, die Zeit blieb nicht stehen. Ist es wirklich schon so lange her, als wir beschlossen, den Weg der Wahrheit zu gehen? Ja, und wir wussten, er wird schwer. Freunde kamen und Freunde gingen in dieser so langen Zeit. Doch jene, die sich das Wort der Freundschaft gaben, stehen heute noch im Kampf bereit. Die Zeit war nicht immer einfach, doch die Gedanken stets rein. Im Kampf für ein besseres Deutschland, für Kameradschaft, so sollte es sein. Und nichts auf der Welt hielt uns auf, denn Treue war äußerst griffig. Kein Schritt vom Wege abgekommen, aus ihrer Waffen und Gericht. Deine Ideale verhaftet, verurteilt, deine Meinung hier nicht gefragt. Denn in dieser wunderschönen Demokratie hast du den Widerstand gewagt. Und die Bürokratie spürst du noch heute und schlimmer noch als je zuvor. Die Schikanen gegen deinesgleichen, was steht uns noch alles bevor? Die Zeit war nicht immer einfach, doch die Gedanken stets rein. Im Kampf für ein besseres Deutschland, für Kameradschaft, so sollte es sein. Und nichts auf der Welt hielt uns auf, denn Treue war äußerst griffig. Der Schritt vom Wege abgekommen, trotz ihrer Waffen und Gewehr. Wem dein ganzer Dank gilt in diesen vielen Jahren, den Freunden ja und Kameraden, die immer bei dir waren. Für ihren Mut und ihre Treue zu ihrem gegebenen Wort, du konntest stets auf sie zählen, an so manchem fernen Ort. Die Zeit war nicht immer einfach, doch die Gedanken stets rein. Im Kampf für ein besseres Deutschland, für Kameradschaft, so sollte es sein. Und nichts auf der Welt hielt uns auf, denn Treue war äußerst Pflicht. Kein Schritt vom Wege abgekommen, trotz ihrer Waffen und Gericht. Die Zeit war nicht immer einfach, doch die Gedanken stets rein. Im Kampf für ein besseres Deutschland, für Kameradschaft, so sollte es sein. Und nichts auf der Welt hielt uns auf, denn Treue war äußerst hilfreich. Kein Schritt vom Wege abgekommen, trotz ihrer Waffen und Gewehr. Vielen lieben Dank, Freunde. Dankeschön. Gut, das nächste Stück, eigentlich ein Rocktitel. Für unser heiliges Ziel. Eins, zwei, drei, vier. Fass dir ein Herz und sag, was du denkst, was du fühlst. Schluss mit dem Schuldkult, dann schmeiß die Last über Bord. Zeit umzudenken, ein neues Jahrhundert beginnt. Und wer sich zum Wurm macht, wird plattgetreten. Schachmatt, komm schrei nach Freiheit. Steh zu dir selbst, den Weg, den du gehst. Die Herkunft vor Augen, damit du verstehst. Kein Opfer, das du hier bringst, ist zu viel. Für die Heimat und unser heiliges Ziel.

Freiheit für alle Nationalisten. Freiheit für das Recht, Freiheit für alle Patrioten, dass sie an neuer Rechtsprechung zerbrecht. Freiheit für die, die hinter Mauern und Stacheldraht inhaftiert. Freiheit! Los, singt jetzt mit, Leute, alle! Freiheit! Lauter! Freiheit! Aus dem Norden, sie ziehen in die Stadt gegen feindlich fremde Horden zur Verteidigung der Heimat und Tradition. Das Schild des Reff deckiert die Sonnenstrahlen, der Feind, der leidet Tausende von Qualen zur Rettung von Volk und Religion. Odins Krieger, Wotan an der Seite, auf nach Valhalla, dort gibt euch Geleit. Das Schwert erschwingt, Blut tränkt das Feld. Gefallen für Volk und Heimat, wie ein Held. Den Wall besetzt, die Blicke in die Ferne, am Firmament leuchtende Sterne, doch die Ruhe sie trübt, die über dem Dorf liegt. Die Feinde, ja, sie rotten sich zusammen, sie müssen um das Leben von Frau und Kinder bangen, denn Mordend und Brandschatzen ziehen sie über das Land. Odins Krieger, Wotan an der Seite, auf nach Valhalla, euch geleiht. Das Schwert erschwingt, Blut tränkt das Feld. Gefallen für Volk und Heimat, wie ein Held. Sind Gesandte in Gottes heiligen Glauben, sie wollen dir deinen Glauben rauben, mein Kreuz zu gehen, das große nordische Volk. Vom weiten Nahen, die Reiter aus dem Norden, sie ziehen in die Stadt gegen feindlich fremde Horden zur Verteidigung der Heimat und Tradition. Odins Krieger, Wotan an der Seite, auf nach Valhalla, gibt euch Geleit, das Schwert erschwingt, Blut tränkt das Feld. Gefallen für Volk und Heimat, wie ein Held. Gefallen wie ein Held. Ich danke euch. Vielen lieben Dank, echt. Gut, beim nächsten Titel geht's um Folgendes. Wenn man mit manchen Leuten im Gespräch ist, dann wird immer gerne diese Floskel genommen. Was kann ich denn schon alleine bewirken? Was kann ich tun? Das bringt doch eh nichts. Wir sind genau anderer Meinung. Jeder Einzelne kann sich einbringen in die Sache und etwas bewegen. Deshalb das nächste Stück heißt Allein. Und das bist du nicht. Wir sind bei euch. 1, 2, 3, 4. Blick nach vorne und nicht zurück, das hat dein Vater dir gesagt. Vergiss das früher, die Vergangenheit, doch du hast weiter hinterfragt. Du warst nie einer von denjenigen,

Danke, danke. Vielen lieben Dank. Beim nächsten Stück, beziehungsweise das nächste Stück, widmen wir allen gefallenen deutschen Soldaten des Ersten und Zweiten Weltkriegs, die für uns gestritten haben, für unsere Zukunft, für unsere Heimat. Der Titel lautet Heldenzeit. Ein Lied auf den Lippen, es war deine Lust. Einst zogen sie hinaus mit breit geschwellter Brust. 55 kehrten die Letzten heim, geschunden, geschlagen auf Krücken, körperlich gebrochen, ausgemergelt, gebeugt der Rücken. So manch ein Kamerad kehrte nie zurück, verschollen, ja vermisst, bis heute unbekannt. Und keiner weiß, wo er verscharrt gefallen ist. Sie liegen in den Meeren der ganzen Welt, im Atlantik, der Nordsee, im großen Bell, in der Tundra im Norden, im Lappland am Fjord, am Eismeer bei Narvik und Kasasjord. Denn nach geht nicht mit ihnen ins Gericht. Sie schwuren Treue bis zum Tod, man tat nur seine Pflicht. Sie gaben das Größte, was ein Mensch je besessen. Ihre Heldentaten heut beschmutzt oder vergessen. Es war der Mann, der Vater, der Sohn, bis zum letzten Mann. Das war ihre Option. Nicht weich und dem Tod steht's vor Augen, so starben sie für Deutschland in einem festen Glauben. Unsere Helden liegen in Flandern und der Normandie. Überall, ja, überall, dort liegen sie, weit ab der Heimat, in fernem Land, weit fort von Frau und Kind und Heimatland. Und im Osten an der Wolga und dort am Don und auch bei Tschernkow, der starken Bastion. Im Süden zerschossen, bedeckt von heißem Sand, und an der Heimatfront im eigenen Land. Denk nach, geht nicht mit ihnen ins Gericht. Sie schwuren Treue bis zum Tod, man tat nur seine Pflicht. Sie gaben das Größte, was ein Mensch je besessen. Ihre Heldentaten heut beschmutzt oder vergessen. Es war der Mann, der Vater, der Sohn, bis zum letzten Mann. Das war ihre Option. Nicht weich hinter Tod steht's vor Augen, so starben sie für Deutschland in einem festen Glauben. Über den Kreuzen liegt ewige Ruhe, ich lausche den Stimmen und höre zu. Sie gaben alles ganz ohne Reue, sie kannten nur Pflicht und Treue. Danke. Kommen wir nun zum nächsten Stück. Genau. Die Thematik des kommenden Stückes, des nächsten Stückes, ja, die kennt wahrscheinlich ein jeder, der heute Abend hier anwesend ist, oder viele zumindest, möchte ich sagen. Es geht darum, wenn man einen guten Freund, Freundin, Vater, Mutter, wie auch immer verloren hat. Irgendwann sehen wir uns alle wieder, davon bin ich überzeugt. Ein letzter Moment.

in alle Ewigkeit. Zusammenhalt besteht in jeder Zeit, auch in dunkelsten Tagen weiß ich, es gibt einen Halt. Freundschaft für ewig ist nur der Schall. Es ist nicht leicht, es fällt dir schwer, diesen Weg zu gehen, doch du weißt, du bist nicht allein. Es sind deine Freunde, ja, die immer zu dir stehen, auch in harten Zeiten, dies wird nie vergehen. Freundschaft in alle Ewigkeit, Zusammenhalt besteht in jeder Zeit, auch in dunkelsten Tagen, da weiß ich, es gibt einen Halt. Freundschaft für ewig ist nun der Schall. Und jetzt seid ihr dran, ich will euch hören. Freundschaft in Ewigkeit. Lauter! Zusammen, auch in dunkelsten Tagen. Nicht, da weiß ich, es gibt einen Halt. Freundschaft für ewig ist nun der Schall. Na, das konnte sich doch mal hören lassen. Ja, Martin, schau mal, Gänsepelle, Gänsepelle, unglaublich, ey. 1, 2, 3, 4. Der Zahn der Zeit, er nagt an mir. Doch ein Ende noch längst nicht im Visier. Ich trotze vor Kraft und Energie, verfalle noch nicht in Lethargie. Auch zu neuen Taten, ich bin bereit. Immer geradeaus, mich hält keiner auf. Immer volle Kraft und keinen Leerlauf. Ich ecke oft an in eurer Heidenwelt. Mir ist es völlig egal, ob es euch missfällt. Ich nutze die Stunde, die Gelegenheit. Bis hierher war es ein langer Weg. Mit euch an meiner Seite, ein wahres Privileg, wir gehören zusammen, geht durch dick und dünn, und wird es immer sein. Freunde für die Ewigkeit sind niemals allein. Man scheint es so, als wird die Zeit stillstehen, wenn die Bilder von damals wieder vor uns sehen. Bilder verblichen und verstopft, doch wir haben immer fest an unsere Freundschaft geglaubt. Ziehen die Jahre auch an uns vorbei. Bis hierher war es ein langer Weg. Mit euch an meiner Seite, ein wahres Privileg, wir gehören zusammen, geht durch dicke und dünn, so wird es immer sein. Freunde für die Ewigkeit sind niemals allein. Und wenn einer stirbt, stirbt auch ein Teil von mir. Und sterbe ich, bin ich ganz tief in dir. Bis hierher war es ein langer Weg.